ARD. Ich mache noch kurz eine Sprechübung mit dem Finger zwischen meinen Zähnen, damit ich das auch machen kann gleich. Kriegen wir hin. Hallo, ihr hört Lost in Nahost, den Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Und wir haben ganz viele Rückfragen bekommen über die News-WG und per E-Mail, ob es uns noch gibt und ob es uns gut geht. Die Antwort ist ja und ja. Also uns gibt es noch und uns geht es wieder gut. Es waren nämlich einige von uns im Team krank, ist hier wie überall sozusagen. Und ich bin auch wieder da. Ich war nämlich auch krank. Und jetzt sind wir dabei, neue Folgen vorzubereiten mit unseren Corris in Tel Aviv zusammen. Es ist ja tatsächlich viel passiert in der Zwischenzeit in Israel und Gaza. Und an der Stelle vielen Dank für die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Bei einem Thema, das euch beschäftigt hat, können wir tatsächlich jetzt schon weiterhelfen, nämlich UNRWA oder UNRWA, wie es manche sagen. Monika zum Beispiel wollte wissen, wie ist die Behauptung Israels einzuschätzen, dass die Leute vom UN-Hilfswerk am 7.10. mitbeteiligt waren? Stimmt das? Ist diese Aussage belegt? Und Maria hat noch dazu geschrieben, die neuesten Vorwürfe zum Mitwirken von Angestellten an den Attentaten wiegen ja schwer. Der Aspekt von Kontakten zu Hamas wiederum wird zum Teil von Expertinnen als nicht verwunderlich angesehen. Da die Menschen seit Jahren in Gaza in den dortigen Strukturen arbeiten, könnt ihr das einmal einordnen. Tatsächlich ist es so, dass unsere KollegInnen vom Tagesschau-Podcast 11KM eine ganze Folge dazu gemacht haben, zu dem Thema. Da könnt ihr einfach zur Überbrückung, bis wir wieder da sind, einmal reinhören. Das packen wir euch in die Shownotes. Also danke, danke, danke für eure vielen Nachrichten. Danke, dass ihr uns vermisst und hofft, dass wir bald wieder da sind. Und ja, eure Fragen und Anregungen und eure Kritik auch machen den Podcast zu dem, was er ist. Deshalb schreibt uns gerne weiter, so viel wie ihr uns schreibt. Nächste Woche gibt es dann hier wieder eine ganz normale Folge von Lost in Nahost. So richtig mit Corrie in Tel Aviv und allem drum und dran. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Noch was, wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt uns die ganz gerne per DM an die News-WG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnahost@br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht.